Zur Zeit, da Georgius seinen Roman schrieb, war der mechanische Sklave, der seiner Beschreibung am nächsten kommt, nämlich der Computer, vermutlich noch weitgehend Militärgeheimnis. Georgio dachte vielleicht allgemeiner in Begriffen der gegenseitigen Beeinflussung von Werkzeugen und den Menschen, die sie schaffen und verwenden. Metallarbeiter werden nun eher dazu neigen, gewerkschaftliche Probleme handfest anzugehen, statt mit Glasperlen zu spielen. Die Zahl der Londoner Bankdirektoren, die in ihrer Freizeit die Gedichte Homers in einwandfreies Englisch übertragen, dürfte praktisch null sein. Und Dvorak war meines Wissens der einzige Metzgerlehrling, der dazu überging, unsterbliche Sinfonien zu schreiben. Ich renne vermutlich offene Türen ein, wenn ich darauf verweise, dass der Computer keineswegs nur Rechnen, also Zahlen verwenden kann, sondern auch logische Schlüsse ziehen kann. Wie weit das führen wird, das wissen wir noch nicht. Aber die Kollegen, die ich in dieser Hinsicht befrage und die Vortragenden, deren Vorlesungen ich besuche, die versichern uns leuchtenden Auges, dass es wohl bald so weit sein wird, dass die Welt digitalisierbar ist. Das heißt, dass alles in der Welt auf die logische Sprache des Computers, auf 0 und 1 zurückgeführt werden kann. Auf diese Weise, nehmen Sie an, wird das Analogische ausgerottet sein. Das Analogische, das sich eben nicht zahlenmäßig darstellen lässt, das sich nicht quantifizierbar lässt. Diese ganze schlampige, Ihrer Meinung nach schlampige, orphische, wahnhafte, dunkle, unvernünftige, unbestimmbare Welt der Farben und des Duftes, des entweder ganz Unaussprechlichen oder dessen, was Dichter und Künstler irgendwie vermitteln zu können scheinen, oder der Anblick eines Sonnenuntergangs, die Augen einer Katze oder die Klänge einer Sinfonie. All das und vieles andere muss noch digitalisiert werden, bis endlich das Zeitalter der schönen neuen Welt aus 0 und 1, jene 25. Stunde, anbrechen kann. Bevor aber eben Georgius 25. Stunde schlägt, bleibt als Trost und Übergangshilfe der Vetter des Computers, jenes andere Wunderwerk der Digitalisierung, nämlich der Fernsehapparat. Von ihm und seinen Wirkungen hat erstaunlicherweise schon in der Bundesrepublik sagt man, glaube ich, Cicero, irgendwie gewusst. Im Jahre 80 vor Christus schrieb er: Wenn wir zu allen Stunden grausige Geschehnisse mit ansehen oder mit anhören müssen, so verlieren wir schließlich, selbst die von Natur zartesten unter uns, durch die ständige Folge der quälenden Eindrücke jegliches Empfinden für Menschlichkeit. Freilich, diese Wirkung verbirgt sich hinter einer Maske grinsenden Blödsinns. Darüber aber, nämlich wie wir uns zu Tode amüsieren können, hat Neil Postman in seinem bekannten Buch wohl alles Wichtige bereits gesagt. Bitte also dort nachzulesen. Zusätzlich zu Postmans Ausführungen kommt ein der französische Soziologe Jean Baudrillard in den Sinn, der weniger schmissig und auf jeden Fall bedeutend weniger amüsant als Postman in seinen Vorträgen die Obszönität des Fernsehens untersucht und damit der Sorge Ciceros wesentlich näher zu kommen scheint. Was er damit meint, ist nicht all das, was so landläufig unter der Bezeichnung obszön dahersegelt, sondern vielmehr die verrohende Wirkung allabendlich in den Nachrichten gezeigter Blutlachen, Verkehrsopfer und Gewalttaten. Sie werden sich erinnern, dass es das Fernsehen für nötig befand, uns das Herauswerfen der ermordeten Geisel in Larnaca gleich zweimal hintereinander zu zeigen. Einmal genügte noch nicht. Man will sowas Schönes zweimal sehen. Und vor allem durch die Scham und respektlosen Großaufnahmen von Menschen in verzweifelten und tragischen Ausnahmesituationen. Die Mutter vor der Leiche ihres Kindes, das Gesicht eines Sterbenden, die trottelhaften Fragen an jemanden, der eben mit dem bloßen Leben davongekommen ist und nichts dringlicher braucht als Ruhe und Besinnung, Dieses voyeuristische Anprangern, das Fehlen aber auch jeden Schimmers von Achtung vor menschlichen Leiden verdienen sehr wohl die Bezeichnung obszön. Vor allem, wenn sie in der nächsten Sekunde vom munteren Liedchen einer Werbesendung für Zigaretten abgelöst werden. Aber natürlich wissen und respektieren wir alle, dass die Medien damit nur in selbstloser Weise ihrer hehren gesellschaftlichen und demokratischen Pflicht der Aufklärung des Staatsbürgers nachzukommen versuchen. Und daher eignet sich die ganze Szene, wie es so markant heißt, in willkommenster Weise zur Suggestion von Patentlösungen an Millionen von Menschen.